die wie die Lepra an der Seele nagen. Langsam. In der Einsamkeit. Es sind dies Leiden, die man keinem erzählen kann. Alle Welt hält sie für außergewöhnliche Begebenheiten. Und wenn sie jemals einer durch das Wort oder mit der Feder beschreibt, so zwingen sich die Leute dazu, seinen Bericht mit einem ironischen Lächeln anzuhören. Denn der Mensch hat noch kein Heilmittel wider diese Geißel gefunden. Die einzig wirksame Medizin ist das Vergessen, welches der Wein gewährt. Ist der künstliche Schlaf, welchen die Droge spendet. Doch ihre Wirkungen sind leider nur ephemer. Weit davon entfernt, sich für immer zu stillen, zögert das Leid nicht und erneuert sich heftig. Wird man eines Tages das Geheimnis jener metaphysischen Begebenheiten durchdringen? Jener Schattenbilder der Seele, die nur in der Dumpfheit wahrnehmbar sind, die Schlaf und Wachen trennt? Ich meinesteils werde mich darauf beschränken, einen Vorfall dieser Art zu berichten. Solange ich lebe, bis zum jüngsten Tag, so lange wird sein unheilvolles Zeichen, mein Dasein, dem Gift weihen. Ich habe Gift geschrieben. Ich wollte vielmehr sagen, dass ich schon immer diese Narbe in mir getragen habe und dass ich für alle Zeiten von ihr gezeichnet sein werde. Ich werde mich bemühen, das zu schreiben, woran ich mich erinnere. Was meinem Geist von der Verkettung der Umstände gegenwärtig bleibt. Ich habe nur eine Furcht, dass ich morgen sterbe, bevor ich mich erkannt habe. Wenn ich mich jetzt zum Schreiben entschlossen habe, so geschieht es einzig und allein, um mich meinem Schatten zu erkennen zu geben. Meinem Schatten, der sich über die Wand neigt und zu verschlingen scheint, was ich schreibe. Für ihn will ich diesen Versuch wagen. Ich will sehen, ob wir uns gegenseitig besser erkennen können. Die blinde Eule. Hörspiel nach einer Erzählung von Sadek Hedayat. Aus dem Französischen übersetzt von Gerd Henniger. Eine absurde Idee. Meinetwegen. Doch martert sie mich mehr als alles andere. Diese Menschen, die mir ähnlich sind und die scheinbar den gleichen Bedürfnissen, den gleichen Leidenschaften, den gleichen Wünschen gehorchen wie ich, haben sie denn einen anderen Daseinsgrund, als mich zu ärgern? Sind sie etwas anderes als eine Handvoll Schatten, die nur erschaffen worden sind, um sich über mich lustig zu machen? Was ich auch fühle, was ich auch sehe und was ich auch schätze, ist es nicht ein Traum, der mit der Wirklichkeit nicht zu versöhnen ist? Zum ersten Mal in dieser hässlichen, elenden Welt glaubte ich, ein Sonnenstrahl habe mein Leben erhellt. Ach, es war nur ein flüchtiges Aufblitzen. Ein Meteor. Er offenbarte sich in Gestalt einer Frau, eines Engels vielmehr. Die Helligkeit, die sie umgab, ließ mich für einen kurzen Augenblick, für den Zeitraum einer Sekunde, das ganze Elend meines Daseins erkennen, doch auch seine Schönheit und Größe begreifen. Aber dieser Schimmer verlor sich bald im Abgrund der Finsternis, in dem sie verhängnisvoll verschwinden sollte. Nein, ich vermochte diesen flüchtigen Strahl nicht zu bewahren. Seit 2 Monaten und 4 Tagen hatte ich ihre Spur verloren. Dennoch suchte mich die Erinnerung an ihre magischen Augen, an den tödlichen Glanz ihrer Augen, unaufhörlich heim. Wie sollte ich sie vergessen? Sie? Nein. Die meinem Dasein so eng verbunden war. Ihren Namen werde ich niemals preisgeben. Als schlanke, ätherische, undeutliche Silhouette mit zwei ungeheuren, glänzenden, erstaunten Augen, in deren Tiefen sich mein Leben langsam und schmerzhaft verzehrte, hatte sie keine Beziehung zu dieser gewalttätigen, nein, hässlichen Welt. Ich darf ihren Namen nicht durch die Berührung mit irdischen Dingen beschmutzen. Als sie verloren war, zog ich mich ganz und gar aus der Gesellschaft der Menschen zurück. Meine Tage vergingen. Sie vergehen in den vier Wänden meines Zimmers. Mein ganzes Leben ist in diesen vier Wänden vergangen. Glücklicherweise liegt meine Wohnung außerhalb der Stadt, in einer stillen, ruhigen Ecke, fern vom hektischen Leben der Menschen. Die nächste Umgebung ist vollkommen verlassen. Ruinen umziehen sie. Erst auf der anderen Seite des Grabens sieht man niedere Erdhütten und wie die Stadt beginnt. Ich frage mich, welcher Narr, welches Original diese Behausung errichtet hat, die wenigstens bis auf die Sintflut zurückgeht. Selbst mit geschlossenen Augen sehe ich jeden Winkel deutlich vor mir. Ein Haus, wie man es nur auf alten Schreibtischen abgebildet findet. Ja, eine einzige Genugtuung blieb mir. Eine ganz kleine Genugtuung. In den vier Wänden meines Zimmers bemalte ich Schreibetuis. Ich widmete meine Zeit diesem lächerlichen Vergnügen. Immer zeichnete ich eine Zypresse, an deren Fuß ein buckliger Greis hockte, der wie ein indischer Yogi aussah. In einen Abar gehüllt und einen Turban auf dem Kopf hielt er seinen linken Zeigefinger auf die Lippen, reglos in einer Geste verharrend, die Erstaunen ausdrückte. Hatte ich diese Szene schon einmal gesehen? Ihm gegenüber beugte sich ein junges, schwarz gekleidetes Mädchen vor. War sie mir im Traum eingegeben worden? Und reichte ihm eine Winde. Ich weiß es nicht. Ein Bach trennte sie. Ich weiß nur, dass ich niemals etwas anderes malte. Mechanisch führte meine Hand dieses Bild aus. Was am merkwürdigsten ist, es fand Liebhaber. Ich schickte diese Schreibetuis durch Vermittlung meines Onkels, der sie verkaufte und mir den Erlös sandte, sogar bis nach Indien. Diese Szene scheint mir zugleich nah und entfernt zu sein. Aber ich erinnere mich nicht mehr sehr genau. Ich erinnere mich an etwas anderes. Ich habe gesagt, dass ich meine Erinnerungen niederschreiben muss, aber dieses Ereignis geschah lange Zeit später und hat keinerlei Beziehung zu meinem Gegenstand. Danach verzichtete ich völlig aufs Zeichnen. Das geschah vor 2 Monaten und 4 Tagen. Es war der 13. Tag nach Nowruz, unserem Neujahrsfest. In der Umgebung der Stadt war reges Treiben. Ich hatte das Fenster meines Zimmers geschlossen, um in Frieden zu arbeiten. Plötzlich ging die Tür auf und mein Onkel trat ein. Das heißt, dieser Mann stellte sich selbst als mein Onkel vor. Ich hatte ihn nie gesehen, diesen Onkel. Er war, so schien es, Kapitän. Ich dachte, er sei gekommen, um mit mir über Geschäfte zu sprechen, denn ich hatte sagen hören, dass er auch Handel treibe. Jedenfalls war mein Onkel ein buckliger Greis. Seinen Kopf umschlang ein indischer Turban und seine Schultern bedeckte ein zerfetzter, gelblicher Abar. Sein Gesicht steckte vermummt in einem Halstuch. Aber in dem weit ausgeschnittenen Kragen sah man seinen Hals und seine behaarte Brust. Man konnte die einzelnen Haare seines spärlichen Bartwuchses zählen, der aus den Falten des Schals hervorguckte. Seine Augen waren krank und gerötet. Er hatte eine Hasenscharte. Er besaß eine entfernte und lächerliche Ähnlichkeit mit mir. Man hätte sagen können, mein Porträt in einem Zerrspiegel. Ich hatte mir meinen Vater niemals anders vorgestellt. Kaum war der Mann eingetreten, so hockte er sich in eine Ecke des Zimmers. Ich durchsuchte die Kammer nebenan, um irgendeinen Leckerbissen für ihn zu finden, aber ich wusste, dass nichts im Haus war. Ich hatte keinen Opium, keine Getränke mehr. Plötzlich, als wenn es eine Eingebung gewesen wäre, blickte ich zur Mauernische hoch und bemerkte eine Flasche alten Weines, die ich geerbt hatte. Dieser Tropfen war anscheinend anlässlich meiner Geburt gekeltert worden. Die Flasche stand oben in der Nische. Ich stieg auf einen Schemel, um die Nische zu erreichen. Gerade als ich die Flasche ergriff, sah ich durch die Mauerluke. Im Gelände hinter dem Haus saß ein buckliger Greis am Fuß einer Zypresse. Zu ihm beugte sich ein junges Mädchen. Oder vielmehr ein Engel des Himmels. Und der Alte biss sich vor Erstaunen auf den Nagel seines linken Zeigefingers. Das junge Mädchen war wirklich da. Vor mir. Aber es schien dem, was sich um sie herum abspielte, keinerlei Aufmerksamkeit zu schenken. Sie blickte, ohne zu sehen. Ein unbewusstes, ekstatisches Lächeln war in ihren Mundwinkeln erstarrt, als denke sie an einen Abwesenden. Und von dieser Mauerluke aus bemerkte ich ihre erschreckenden und bezaubernden Augen. Ihre Augen, die voll bitteren Vorwurfs waren. Sie schienen schreckenverbreitende Geheimnisse zu betrachten, deren Anblick keiner hätte ungestraft ertragen können. Vorspringende Wangen, eine hohe Stirn, dünne zusammengewachsene Augenbrauen, volle, leicht geöffnete Lippen. Lippen, die ein langer, leidenschaftlicher Kuss zu verlassen schien, ohne sie jedoch zu stillen. Ihr schwarzes Haar fiel aufgelöst um ihr fahles Antlitz. Einige Löckchen schmiegten sich an ihre Schläfen. Die Zartheit ihrer Glieder, die ätherische Unempfindlichkeit ihrer Bewegungen, alles wies auf ihre Flüchtigkeit und Zerbrechlichkeit. Nur die Gesten einer indischen Tempeltänzerin konnten so harmonisch sein. Ihr melancholischer Ausdruck und ihre herzzerreißende Freude gaben zu verstehen, dass es sich hier nicht um ein gewöhnliches Wesen handelte. Und da brach der Alte in Lachen aus. Es war ein heftiges, unheimliches Lachen, das einem die Haare zu Berge steigen ließ. Er lachte ein hartes, misstönendes, sarkastisches Lachen, ohne dass sein Gesichtsausdruck wechselte. Eines Lachens Echolachen, das aus einem hohlen Inneren kam. Die Flasche in der Hand sprang ich vom Schemel herab, zitternd vor Angst. Es war ein schrecklicher, köstlicher Schauder. Die Nacht fiel ein. Die Öllampe rauchte. Ich blieb unter dem Eindruck dieses Schauders. Mein Dasein begann sich zu verwandeln. Ein Blick dieses himmlischen Engels, dieser ätherischen Jungfrau, hatte genügt, um mich mit seinem Fluidum zu durchdringen. Bis in jene allergeheimsten Tiefen, die sich der menschlichen Einsicht entziehen. Schreckliches Abenteuer. Vom ersten Augenblick an war es mir, als ob ich sie kenne. Aber haben zwei Liebende nicht immer den Eindruck, als ob sie sich schon begegnet sind? Und als ob einer dem anderen durch geheimnisvolle Bande verbunden ist. In dieser gemeinen Welt begehrte ich nur ihre Liebe, nur sie allein. Konnte eine andere als sie meine Gefühle bewegen? Den folgenden Tag verbrachte ich mit diesen Überlegungen. Konnte ich für immer darauf verzichten, sie zu sehen? Am übernächsten Tag entschloss ich mich, die Flasche wieder an ihren Platz zu stellen. Ich zog den Vorhang zurück. Vor mir die Mauer. Schwarz. Finster. Wie verschleiert von jenem Dunkel, das mein Leben befallen hatte. Keine Öffnung. Kein Fenster, das nach draußen ging. Die viereckige Luke war hermetisch verblendet. Die Stelle, wo sie gewesen war, unterschied sich nicht im geringsten vom übrigen Mauerwerk. So viel ich auch mit den Fäusten gegen die Mauer hämmerte, so viel ich das Ohr an sie legte, die Öllampe an ihr entlang führte. Es war unmöglich, die geringste Spur einer Öffnung zu entdecken. Sie war wie ein Block aus Blei. Konnte ich für immer und ewig verzichten? Wie eine bedrängte Seele wartete ich, lauerte ich, suchte ich, doch vergebens. Methodisch durchforschte ich die Umgebung des Hauses, wie ein Mörder, der an die Stätte seines Verbrechens zurückkehrt. Wie ein Schlafwandler kreiste ich um meine Behausung. Schließlich kannte ich auch den kleinsten Kieselstein in der Umgebung. Doch fand ich nicht Spur, noch Zeichen von der Zypresse oder vom Bach oder von den Gestalten, die ich erblickte. Ich mochte mich hinknien in der Nacht, im Mondlicht und demütig die Bäume, die Steine, das Gestirn anflehen. Denn auch sie konnte es ja betrachten. Ich mochte jede Kreatur um Hilfe anrufen. Nicht das geringste Zeichen empfing ich. Seitdem ich sie verloren hatte und sich ein feuchter Damm, ein steinernes Mauerwerk ohne Luke und lastend wie Blei zwischen uns aufrichtete, begriff ich, dass mein Leben eitel und ziellos war. Sie hatte die Zärtlichkeit meiner Blicke unbeantwortet gelassen. Auch hatte sie nicht die tiefe Lust geteilt, die ich bei ihrem Anblick empfand. Dennoch brauchte ich ihre Augen. Aber das lag daran, dass sie mich nicht bemerkt hatte. Ich brauchte ihre Augen. Ein einziger Blick von ihr hätte genügt, um mir alle Probleme der Philosophie und alle Rätsel der Theologie zu lösen. Ein einziger Blick von ihr und alle Geheimnisse hätten sich zerstreut. Wie sollte ich vergessen? Um meine Ruhe war es geschehen. Wie sollte ich auch Ruhe finden? Ich hatte mir angewöhnt, jeden Tag bei Sonnenuntergang spazieren zu gehen. Ich weiß nicht, warum ich mich eigensinnig darauf versteift hatte, den Bach, die Zypresse, das Windenbüschel wiederzufinden. Ich hatte mich an diesen Spaziergang gewöhnt, wie an das Opium. Sobald ich auf dem Weg war, dachte ich nur an sie, an die erste Vision, die ich von ihr gehabt. Und ich suchte den Ort, an dem ich ihrer am 13. Tag nach Nurus gewahr wurde. Wenn ich die Zypresse gefunden hätte, wenn ich mich hätte unter sie setzen können, so wäre sicher Ruhe bei mir eingekehrt. Ach, nichts als Sträucher und brennender Sand. Nichts als die Gerippe krepierter Pferde. Und ein Hund, der am Unrat schnüffelte. War ich ihr wirklich begegnet? Niemals. Ich glich einem ausgehungerten Hund, der am Unrat riecht, der von ganz weit weg jemanden Abfälle anbringen sieht und Angst bekommt, sich verkriecht, dann zurückkommt und aus den frischen Speiseresten die Stücke herauswühlt, die ihm schmecken. Ich war wie dieser Hund. Aber die Mauerluke war verschlossen worden. Und sie war für mich wie ein Strauß frischer Blumen, den man auf Unrat wirft. Als ich das letzte Mal abends spazieren ging, war der Himmel bedeckt. Es regnete. Und ein dichter Nebel verschleierte die ganze Umgebung. In dieser feuchten Luft, die die Lebhaftigkeit der Farben und die Zudringlichkeit der Umrisse milderte, empfand ich ein Gefühl der Freiheit und der Ruhe. In dieser Nacht nun geschah, was nicht hätte geschehen sollen. Der Nebel hatte sich derart verdichtet, dass ich kaum meine Füße sehen konnte. Dennoch unterschied ich, als ich vor meiner Tür stand, eine schwarz gekleidete Gestalt, die Silhouette einer Frau, welche auf der Treppe saß. Ich riss ein Streichholz an, um das Schlüsselloch zu finden. Aber ich weiß nicht, warum meine Blicke unwillkürlich auf die schwarze Silhouette fielen. Auf zwei große, schattige, schmal geschnittene Augen, die aus einem fahlen, abgezehrten Antlitz hervorschimmerten. Diese Augen, die mich blicklos anstarrten, kannte ich. Nein, ich hatte mich nicht getäuscht. Ich verharrte. Sie war es. Bestürzt, reglos, wie jemand, der träumt und weiß, dass er träumt, der aufwachen möchte und es nicht kann. Ich drehte den Schlüssel im Schloss um. Die Tür öffnete sich halb. Ich trat beiseite. Als wenn ihr der Weg vertraut gewesen wäre, erhob sie sich, ging über den düsteren Flur und öffnete die Tür zu meinem Zimmer. Ich folgte ihr. Und als ich die Öllampe anzündete, sah ich, dass sie sich auf mein Bett gelegt hatte. Ihr Antlitz blieb im Schatten. Sie schien weder erschrocken zu sein, noch entschlossen, Widerstand zu leisten. War sie krank? Hatte sie sich verirrt? Es war, als sei sie hierher gekommen, ohne es zu wissen. Nein, ich hatte mich nicht getäuscht. Es war dieselbe Frau, dasselbe Mädchen. Ich hatte mir immer vorgestellt, dass unsere erste Begegnung so sein würde. Eine Frau war sie in meinen Augen, aber sie hatte zugleich etwas Übermenschliches. Ihr Antlitz tilgte aus meinem Gedächtnis alle anderen Gesichter. Und da sah ich, wie in ihren maßlos schwarzen Augen, fand ich die tiefe, ewige Nacht, die ich suchte. Wie schwarze Diamanten in einem Tränenbad schwammen. Ich tauchte in ihre schreckliche, verzaubernde Finsternis. Das ganze schmerzliche Abenteuer meines Lebens vorüber. Unter meinen Füßen zitterte der Boden. Und zu fallen wäre mir unaussprechliche Lust gewesen. Ich erstickte an diesem Augenblick, an dieser Stunde, an dieser Ewigkeit. Ihre müden Augen schlossen sich langsam. Ihre Lider sanken herab. Ich glich einem Ertrunkenen, der nach dem Grauen der Agonie wieder an die Wasseroberfläche aufsteigt. Ihre Züge bewahrten die gleiche Ruhe, die gleiche Reglosigkeit, doch schienen sie kränklicher und gespannter zu sein. Sie blieb liegen und biss sich auf den Nagel ihres linken Zeigefingers. Durch ihr dünnes, schwarzes Gewand waren die Umrisse ihrer Waden, ihrer Arme, ihrer Brust, ihres ganzen Körpers zu erkennen. Je mehr ich ihr Antlitz durchforschte, ich fühlte plötzlich, dass ich nichts von den Geheimnissen ihres Herzens kannte. Desto ferner schien sie mir zu sein. Dass uns nichts miteinander verband. Mir fiel ein, dass sie Hunger oder Durst haben könnte. Ich ging in die Kammer, um etwas zu holen, aber ich wusste genau, dass nichts im Haus war. Doch hatte ich eine Eingebung. Ich besaß eine Flasche alten Weines, die ich von meinem Vater geerbt hatte und die oben in einer Mauernische stand. Ich stieg auf den Schemel und holte die Flasche herab. Auf Zehenspitzen schlich ich mich ins Bett. Sie war eingeschlafen, wie ein Kind. Sie schlief tief und ihre langen Wimpern verschränkten sich ineinander wie Seidenfäden. Ich entkorkte die Flasche und flößte ihr langsam durch die geschlossenen Zähne hindurch einen Schluck Wein ein. Beim Anblick ihrer geschlossenen Augen empfand ich zum ersten Mal in meinem Leben plötzlich Ruhe in mir. Das Geschwür, das an mir nagte, der Inkubus, der mein Fleisch mit eisernen Krallen durchwühlte, hatte sich beruhigt. Ich betrachtete starr ihr Antlitz. Welch kindliches Antlitz, welch fremder Ausdruck. War es möglich, dass diese Frau, dieses Mädchen, dieser grausame Engel, dass sie dieses Doppelleben mit so viel Ruhe und Natürlichkeit führte? Nun konnte ich die Inbrunst ihres Körpers spüren und den feuchten Duft ihres schweren, schwarzen Haares einatmen. Ich weiß nicht, warum ich meine zitternde Hand hob. Diese Hand, die mir nicht länger gehorchte. Und ihre Locken streichelte. Ihr Haar war kalt und feucht. Die sich ihr noch immer an die Schläfen schmiegten. Sehr kalt. Ich vergrub meine Finger in sie. Als ob sie seit mehreren Tagen tot sei. Ganz ohne Zweifel. Sie war tot. Ich fuhr mit der Hand in den Ausschnitt ihres Kleides. legte sie auf ihren Busen, auf ihr Herz. Nicht das geringste Klopfen spürte ich. Ich nahm einen Spiegel und hielt ihn ihr vor. Nicht das geringste Lebenszeichen. Ich wollte sie mit meinem eigenen Körper wiedererwärmen. Ihr meine eigene Wärme geben und die Todeskälte nehmen. Ich dachte, ich könne ihr vielleicht meine Seele einhauchen. Ich entkleidete mich und streckte mich neben ihr aus. Ihr Mund war herb und erfrischend wie das Innere einer Gurke. Nun war sie gekommen. Ihre Glieder waren eisig. Unempfindlich, aus Eis, mit geschlossenen Augen, um sich mir hinzugeben. Das Blut erstarrte mir in den Adern. Mit geschlossenen Augen. Diese Kälte drang mir tief ins Herz. Und hier, Herz. In meinem Zimmer, hatte sie mir ihren Körper und ihren Schatten übergeben. Alle Mühe war vergebens. Ich stieg aus dem Bett und kleidete mich wieder an. Ihre flüchtige, zerbrechliche Seele, die nichts mit der irdischen Welt verband. Nein, es war keine Vorspiegelung. Sie war da, in meinem Zimmer, in meinem Bett. War aus ihrem abgenutzten, schwarzen Gewand geglitten. Sie hatte mir ihren Körper gewährt. Aus diesem Fleisch, das ihr Leid gebracht hat. Sie hatte sich mir mit Leib und Seele hingegeben. Sie war wieder in das Weltall der umherirrenden Schatten geflüchtet und zog meinen eigenen Schatten nach. Solange noch Leben ihre Augen erfüllt hatte, war der Gedanke an sie meine einzige Qual gewesen. Ihre Muskeln, ihre Nerven, ihr Gebein schickten sich an zu verwesen und boten den Maden und den Ratten aus den Eingeweiden der Erde eine saftige Weide dar. Und ich? Ich musste eine lange, kalte, endlose Nacht in Gesellschaft eines Leichnams verbringen. Ihres Leichnams. In diesem Zimmer gleich einem Grab. Der ewigen Finsternis, die mich umgab. Und bis in die Mauern drang. Da war es mir, als habe ich seit allem Weltanfang, seitdem ich selbst existierte, in diesem finsternisdurchtränkten Zimmer einen Leichnam zum Gefährten gehabt. Einen trägen, eisigen Leichnam. Ein merkwürdiges Leben erwachte in mir. Mein Dasein fand sich mit dem aller Kreatur verknüpft, die mich umgab, mit dem aller Schatten, die um mich her schauderten. Ich war zutiefst und unauflöslich vereint mit der Welt, mit dem Rhythmus der Wesen und der Natur. Durch unsichtbare Drähte hatte sich ein morbider Stromkreis zwischen mir und allen Elementen geschlossen. Ein Traum schien mir im Gegensatz zur natürlichen Ordnung zu stehen. Ich wollte diese Augen, die sich für immer geschlossen hatten, aufs Papier bannen und die Erinnerung an sie verewigen. Ich gab diesem Antrieb nach. In Wirklichkeit hatte ich keinerlei Kontrolle mehr über mich. Und wenn man zusammen mit einem Leichnam eingeschlossen ist, diese Vorstellung erfüllte mich mit seltsamer Freude. Ich näherte mich ihrem Bett, denn von nun an gehörte das Bett ihr. Ich wollte in Ruhe nach der Natur dieses Gesicht zeichnen, das dazu verdammt war, sehr langsam zu verwesen und vom Nichts wieder aufgesogen zu werden. Ich wollte seine wesentlichen Linien aufs Papier bannen, jene seiner Züge auswählend sammeln, die mich bestürzt hatten. Eine Skizze, so einfach sie auch sei, soll einen Eindruck wiedergeben, Leben besitzen. Durch die Fensterscheiben war trübes Licht in mein Zimmer gedrungen. Mich fesselte eine Zeichnung, die ich besser fand als die vorhergehenden. Aber die Augen? Diese Augen. Es gelang mir nicht, ihren Glanz auszudrücken. Ihr ganzes Leben, die ganze Erinnerung an sie war meinem Gedächtnis entfallen. Plötzlich sah ich, wie ihre Wangen sich kaum merklich röteten, wie Fleisch in der Auslage des Schlächters. Sie belebte sich wieder. Ihre maßlosen, erstaunten Augen, ihre anklagenden Augen öffneten sich langsam und starrten mich an. Es war das erste Mal, dass sie meines Daseins inne wurde. Das Ganze dauerte nur einen Augenblick. aber dies genügte mir, um den Ausdruck zu erfassen, den ich suchte, und ihn aufs Papier zu bannen. Ich fixierte ihn mit der Pinselspitze und diesmal zerriss ich die Zeichnung nicht. Ich glaubte, sie sei wieder erwacht. Ich glaubte, meine Liebe habe ihrem Körper Leben eingeflößt. Doch als ich bei ihr war, spürte ich Leichengeruch. Winzige Maden krümmten sich auf ihr. Und im Kerzenlicht kreisten zwei Maikäfer um ihren Körper. Sie war tot. Aber warum hatten sich ihre Augen geöffnet? Hatte ich geträumt? Wesentlich war ihr Antlitz. Nein. Waren ihre Augen. Jetzt besaß ich sie. Mit dem Papier gehörte ihre Seele mir. So oft ich wollte, konnte ich ihre Augen sehen. Sehr vorsichtig nahm ich die Zeichnung und legte sie in die Blechkassette, in der ich mein Geld aufbewahrte. Auf Zehenspitzen schlich die Nacht davon. Vielleicht träumte ein Zugvogel. Vielleicht wuchsen die Pflanzen. Was sollte ich mit dem Leichnam machen? Mit dem Leichnam, der schon zu verwesen begann. Zuerst dachte ich daran, ihn in meinem Zimmer zu begraben. Dann fiel mir ein, ihn fortzutragen und ihn in einen tiefen Brunnen zu werfen, in einen von blassvioletten Winden umgebenen Brunnen. Zum Teufel! Wozu war es gut, dass ich sie überlebte? Kein gewöhnlicher Sterblicher, kein anderer als ich, sollte ihren Leichnam sehen. Niemals. Schließlich kam mir ein Gedanke. Ihren Leichnam zu teilen, die Stücke in meinen Koffer packen, in meinen alten Koffer, ihn forttragen, weit, weit weg von den Augen der Menschen, ihn vergraben. Ich holte ein Messer mit Knochengriff, das sich in der Kammer befand. Zuerst schlitzte ich mit unendlicher Vorsicht das dünne schwarze Gewand auf, das ihren Körper gefangen hielt wie ein Spinngeweb, den einzigen Schleier, der sie bedeckte. Sie schien größer geworden zu sein. Dann schnitt ich ihr den Kopf ab. Ein paar kalte, geronnene Blutstropfen kamen aus ihrer Kehle. Zuletzt trennte ich ihr Arme und Beine ab. Rumpf und Glieder legte ich wohlgeordnet in den Koffer. Ich bedeckte sie mit ihren Kleidern. Zuletzt schloss ich den Deckel und steckte den Schlüssel in die Tasche. War das schwer? Nie im Leben war ich so müde gewesen. Nein, nie würde ich diesen Koffer allein tragen können. Etwas weiter entfernt bemerkte ich im Nebel einen buckligen Greis unter einer Zypresse sitzen. Man konnte sein Gesicht nicht sehen, denn es wurde von einem weiten Halstuch verdeckt. Wenn du einen Träger willst, da bin ich. Hab sogar einen Leichenwagen. Jeden Tag fahre ich Tote, um sie in Schah Abdolazim zu begraben. Mach sogar die Särge. Und richtig, haargenau. Bin bereit zu dieser Stunde. Ich wies ihn mit der Hand in Richtung des Hauses. Nicht nötig. Kennst schon dein Haus. Da ist's. Ein alter, klappriger Leichenwagen stand da, von zwei schwarzen Schindmähren gezogen. Der bucklige Greis hockte auf dem Kutscherbock, eine lange Peitsche in der Hand. Er blickte sich nicht einmal nach mir um. Mühsam hob ich meine Last in den Wagen. Er hatte am Boden eine Vertiefung für den Sarg. Ich streckte mich in ihr aus, legte den Kopf auf den Rand, so dass ich alles sehen konnte, schob mir den Koffer auf die Brust und hielt ihn mit beiden Händen fest. Die Pferde zogen schnaufend an. Der Dampf aus ihren Nüstern stand wie eine Schleppe aus Rauch in der regenfeuchten Luft. Sie griffen weich und weit aus. Ihre eingefallenen Hinterbeine hoben sich leise und setzten geräuschlos wieder auf. Ihre Hufe glichen der verstümmelten Hand eines Diebes. Eines Diebes, dem man, wie das Gesetz es befiehlt, die Hände in kochendes Öl getaucht hat. nachdem ihm die Finger abgeschnitten worden sind. Die Glocken an ihren Hälsen schellten mit einem merkwürdigen Klang in der feuchten Luft. Die Stöße des Leichenwagens nahm ich nicht wahr. Es schien mir, nur den Koffer spürte ich auf meiner Brust lasten, als habe das Gewicht ihres Leichnams, ihres Körpers, schon immer auf meiner Brust gelastet. Der Leichenwagen fuhr merkwürdig schnell und angenehm über Hügel, Ebenen, Flussbetten. An manchen Stellen erhoben sich nur Baumstümpfe und missgestaltete Bäume am Wegrand. Hinter ihnen sah man Häuser, bald flach, bald hoch, aber immer von geometrischer, konischer Form oder wie Kegelstümpfe mit engen, schiefen Fenstern. Nach langer Fahrt hielt der Leichenwagen am Fuß eines kahlen Gebirges. Ich ließ den Koffer von der Brust gleiten und erhob mich. Diesen Ort hatte ich nie zuvor gesehen. Er kam mir jedoch bekannt vor, als sei er meiner Vorstellung vertraut. Der Boden war von Büscheln blassvioletter Winden bedeckt, die keinen Duft verbreiteten. Ich hatte den Eindruck, dass bisher niemand dieses Stück Land betreten hatte. Ich setzte den Koffer ab. Ist ganz nah an Shah Abdolazim. Für dich wäre nichts geeigneteres zu finden. Ich habe nur 2 Karans und einen Abbasi bei mir. Macht nichts. Geht in Ordnung. Du entlohnst mich später. Kenn doch dein Haus. Hast nicht noch was anderes für mich zu tun? Weißt du, verstehe mich nämlich darauf, ein Grab zu graben. Brauchst dich nicht zu schämen. Los, fangen wir an. Der Alte sprang mit einer Behendigkeit vom Bock, die ich ihm nie zugetraut hätte. Ich nahm den Koffer und wir gingen auf einen Baum zu, der neben einem ausgetrockneten Bachbett stand. Hier ist's richtig. Der bucklige Greis verrichtete seine Arbeit geschickt, wie einer, der seine Sache versteht. Beim Aufgraben des Bodens fand er einen Gegenstand, der mir wie eine emaillierte Vase vorkam. Er wickelte ihn in sein schmutziges Taschentuch. Da ist das Loch. Genau. Ha, genau so groß wie der Koffer. Ich habe nur 2 Karans und einen Abbasi bei mir. Such nicht, das macht nichts. Kenn doch dein Haus. Und zum Lohn habe ich so einen Krug gefunden. Eine Vase aus Rages, der alten Stadt Rey. Dann lachte er und seine krummen Schultern bebten. Er klemmte die Vase unter den Arm, ging zum Leichenwagen und sprang mit verblüffender Behendigkeit hinauf auf den Kutscherbock. Die Peitsche knallte in der Luft, die Pferde zogen schnaufend davon. Unmerklich verschwand das Gespann hinter einer Nebelwand. Köstliche Ruhe durchdrängte mich ganz. Ich war von ganzem Herzen glücklich und ich stellte mir vor, dass ihre großen Augen, wenn sie aus dem irdischen Schlaf erwachten, einen Ort fänden, der mit ihnen im Einklang stand, wo es sich nun so sein würde, und senkte ihn in das Grabloch. Die Maße waren haargenau richtig. Ich wollte sie aber noch ein letztes Mal sehen. Als ich die schwarzen Bahnen ihres Kleides hochhob und inmitten geronnenen Blutes und wimmelnder Maden ihre beiden düsteren Augen sah. Ihre Augen, in deren Tiefen sich mein ganzes Leben ertränkt hatte. Da schlug ich hastig den Deckel wieder zu. 2 Maikäfer schwirrten um mich herum. Winzige Maden wimmelten auf meinem Körper. Die Sonne stand vor dem Untergang. Mechanisch folgte ich den Radspuren des Leichenwagens. Mir schwindelte vor tiefer Lust. Von unendlicher Müdigkeit überwältigt, setzte ich mich auf ein Grab im Friedhof am Straßenrand und befragte mich, ratlos und bestürzt über mich selbst. Wetten, dass du zur Stadt zurück wolltest und den Weg verloren hast, ne? Sicher fragst du dich, was ich wohl zu dieser Nachtstunde auf dem Friedhof zu schaffen habe. Brauchst keine Angst zu haben. Ich lebe mit den Toten. Ich bin Totengräber. Ist nichts Schlimmes dabei. Heute habe ich zum Beispiel ein Grab gegraben und diese Vase dabei gefunden. Es ist eine Vase aus Rages, weißt du, aus der alten Stadt Rey. Ich gebe sie dir. Als Andenken. Ich suchte in meiner Tasche. Ich zog 2 Karans und einen Abbasi heraus. Kommt nicht in Frage, es macht nichts. Kenn dich doch. Kenn doch dein Haus. Komm, ich fahr dich nach Haus. Sind nur 2 Schritte. Ich nahm die Vase und folgte der greisen Gestalt. An der Wegbiegung stand ein wackeliger Leichenwagen, gezogen von 2 schwarzen, abgemergelten Pferden. Mit verblüffender Behendigkeit erklomm der Alte den Bock. Auch ich stieg in den Wagen und streckte mich in der Vertiefung aus, in die der Sarg gestellt wird. Den Kopf legte ich auf ihren Rand, so dass ich alles sehen konnte. Ich legte mir die Vase auf die Brust und hielt sie mit der Hand fest. Aus den Wolken hervor betrachteten die Sterne die Erde. Wie Augäpfel glänzender Augen, die aus schwarzem, geronnenem Blut auftauchen. Köstliche Ruhe überwältigte mich. Aber die Vase lastete wie ein Leichnam auf meiner Brust. Die verkrampften Bäume schienen sich mit ihren gichtigen Ästen an den Händen zu halten, aus Furcht, sie könnten in der Finsternis ausgleiten und stürzen. Bizarre Häuser mit düsteren Fenstern, mit Sägezinnen und von geometrischer Form säumten den Weg. Sie waren ausgestorben, aber die Mauern verbreiteten denselben bleichen, giftigen Schimmer wie Glühwürmchen. Leichengeruch. Der Geruch verwesten Fleisches durchtrennte mich ganz. Als hätte sich mein Körper alle Zeit damit vollgesogen. Der Leichenwagen hielt. Ich nahm die Vase und sprang hinunter. Ich war vor meiner Tür. Ich trat hastig ein, legte meinen Bündel auf den Tisch und holte die Blechkassette. Ich ging zur Tür zurück, um sie dem alten Kutscher als Entgelt zu geben. Doch der Mann war verschwunden. Und ich fand weder eine Spur von ihm noch von seinem Gefährt. Enttäuscht ging ich zurück. Ich zündete die Öllampe an. Ich holte die Vase aus dem Taschentuch und reinigte sie mit meinem Ärmel von der Erde, die an ihr klebte. Es war eine alte Emailvase, violett und durchsichtig schimmernd. Ihr Widerschein war goldkäferfarben. Wie die Flügeldecken der Maikäfer. Eine ihrer Seiten schmückte ein Feld, das rautenförmig von einer Girlande aus blassvioletten Winden umzogen war. In die Mitte des rautenumzogenen Feldes war ihr Antlitz gezeichnet. Ein Frauenantlitz mit ungeheuren schwarzen Augen. Mit außergewöhnlich großen Augen, die mir unverzeihliche Schuld vorzuwerfen schien. Ich zog das Porträt, das ich in der vergangenen Nacht von ihr gemacht hatte, aus der Kassette und verglich es mit dem Bild auf der Vase. Nicht der geringste Unterschied. Eins schien nach dem anderen durchgepaust zu sein. Sie waren ein und dasselbe. Übrigens von der gleichen Hand. Der eines armseligen Malers. Nur war meine auf Papier gemacht, während sich die der Vase auf alter, durchsichtig schimmernder Emaille befand. Dieser Stoff verlieh dem Porträt ein merkwürdiges Leben und ließ in ihren Augen einen bösen Glanz aufleuchten. Nein, es war unglaublich. War ein solches Zusammentreffen möglich? Derselbe Ausdruck, zugleich naiv und verschlossen. War jener alte Maler nicht mein Gefährte im Schmerz gewesen? Ich wollte vor mir selbst fliehen. In voller Glückseligkeit richtete ich meinen Blick fest auf die beiden Porträts. Denn ich wollte mich konzentrieren. Und nur der sublime Rauch des Opiums konnte mir dazu verhelfen. Bald wurden meine Gedanken überklar. Ich befand mich in einem Zustand, vergleichbar mit dem, den man zwischen dem Schlaf und der Hellsichtigkeit des Traums empfindet. Dann war es, als würde mir eine Last von der Brust gewälzt, als höre für mich das Trägheitsgesetz aufzubestehen. Sublime Strahlen gingen von mir aus. Dann spürte ich, wie mein Leben rückwärts lief. Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich in einem kleinen Zimmer wieder. Die Atmosphäre, der Anblick der neuen Welt, in die ich erwachte, waren mir vollkommen vertraut. Ich fühlte mich sogar wohler in ihr als in der Umgebung, die den Rahmen meines früheren Lebens abgegeben hatte. Es dämmerte. So als wenn dieses... Eine Öllampe brannte in der Mauernische. Nur ein Abglanz meines wirklichen Lebens gewesen wäre. In einer Ecke des Zimmers war ein Bett aufgeschlagen, aber ich schlief nicht. Mein Körper glühte. Blutflecke beschmutzten meinen Abba, meinen Schal, meine Hände. Trotz Fieber und Kopfschmerzen fesselten mich eine Erregung. Eine Begeisterung, die einzigartig und viel stärker waren, als der Gedanke, die Blutspuren zu entfernen. Viel stärker als die Vorstellung, dass der Scherge mich verhaften könnte. Ich war schon lange Zeit darauf gefasst, ihm in die Hände zu fallen. Doch war ich entschlossen, auf einen Zug die Flasche mit vergiftetem Wein zu leeren, bevor ich ergriffen würde. Ich gehorchte dem Drang zu schreiben wie einer Pflicht. Ich stellte die Lampe näher und begann folgendermaßen. Ich will mein ganzes Leben auspressen wie eine Weintraube. Ich will den Saft... Nein, den Wein, Tropfen für Tropfen, wie heiliges Wasser in meines Schattens trockene Kehle gießen. Ich will ganz einfach jene Leiden auf Papier hinterlegen, die mich in dieser Zimmerecke langsam zerfressen haben. Denn so wird es leichter sein, Ordnung in meine Gedanken zu bringen. Ist das etwa ein Testament? Nein, ich habe weder Geld für die Richter noch Religion für den Teufel. Und woran könnte ich denn noch hängen auf Erden? Ich werde Tropfen für Tropfen den Saft. Nur zu meinem Schatten kann ich sprechen, wie ich muss. Dem bitteren Wein meines Daseins in seinen Schlund auspressen. Er ist es, der mich zum Sprechen zwingt. Dann werde ich ihm sagen, er allein kann verstehen. Dies ist mein Leben. Geruch von Schweiß, von alten Krankheiten, Gerüche von Atem, von Füßen, von Haaren. Von ranziger Butter, verfaulten Strohmatten. Mein Zimmer hat noch eine verbrannten Rühreiern, gebratenen Zwiebeln von Arznei, Quark und Kinderkacke. Die nach draußen gehen zur Gerüche Welt aus der dem Zimmer eines gerade erwachsenen Knaben. Ausdünstungen von der Straße. Tote Gerüche. Eine geht auf den Hof. Oder Gerüche von Sterbenden. Durch die andere kann man auf die Straße sehen. Und so bin ich mit der Stadt Ray verbunden. Aber sie leben noch. Und haben ihre typische Eigenart bewahrt. Eine Stadt, die man Braut der Welt nennt. Es gibt noch viele andere hier. Von der Stadt sieht man durch meine Mauerluke nur die Auslage eines armseligen Schlächters, der täglich seine zwei Hammel verkauft. Frühmorgens werden zwei schwarze, ausgemergelte Schindmähren vor seinen Laden geführt. Zwei schwindsüchtige Schindmähren, die tief und rau husten und deren abgezehrte Fesseln so aussehen, als hätte man ihnen die Hufe amputiert. Jede von ihnen trägt an den Flanken aufgehängt zwei Hammelgerippe. Dann streichelt sich der Schlächter mit seiner fettigen Tatze den henneroten Bart. Und nachdem er die Kadaver mit Kennerblick gemustert hat, wählt er zwei von ihnen aus, wägt ihre fetten Schwänze in der Hand und befestigt sie schließlich an den Haken in seiner Auslage. Die Gäule ziehen schnaufend wieder los. Der Schlächter betastet die blutigen Körper mit den durchgeschnittenen Kehlen, mit den glasigen Augen und den blutunterlaufenen Lidern, die aus den bläulichen Schädeln hervortreten. Dann nimmt er ein Messer mit Knochengriff, schneidet sorgfältig das Fleisch herunter und verkauft es. Ein Lächeln in den Mundwinkeln an seine Kunden. Nicht weit davon entfernt sitzt unter einer Wölbung verborgen ein merkwürdiger Greis. Vor ihm liegt eine große Matte, auf der er eine Sichel, zwei Hufeisen, ein paar bunte Perlen, ein Messer, einen zahnlosen Kamm, eine Schaufel und eine Emailvase ausgebreitet hat. Letztere steckt in einem schmutzigen Taschentuch. Was das innere Leben angeht, so blieben mir nur meine Amme und eine Dirne von einer Frau. Übrigens war meine Amme auch die ihre. Es war unsere Amme. Wir stammten nicht nur aus derselben Familie, meine Frau und ich, sondern Mütterchen hatte uns beide gestillt. Was meine Eltern betrifft, so habe ich manches läuten hören. Aber nur der Bericht meiner Amme erscheint mir wahrheitsgetreu. Sie hat mir erzählt, dass mein Vater und mein Onkel Zwillinge waren. Sie hatten beide das gleiche Gesicht, das gleiche Benehmen, den gleichen Charakter. Ihre Stimme war genau die gleiche. Sie glichen einander wie eine Apfelhälfte der anderen. Kurzum, sie trieben Handel. Mit 20 Jahren gingen sie nach Indien, um dort die Spezialitäten von Ray zu verkaufen. Stoffe, bedrucktes Leinen, mit Blumen dekorierte Schleier, Keramikwaren, Tonerde zum Kopfwaschen. Schreib Etuis. Mein Vater hatte sich in Benares niedergelassen und schickte seinen Bruder auf Reisen durch die anderen Städte des Landes, so wie es der Handel gerade erforderte. Bald darauf verliebte sich mein Vater in eine Bayadere, die Tänzerin in einem Lingam-Tempel war. Ich kann mir die Bayadere, meine Mutter, ganz gut vorstellen. Im farbigen, goldbestickten Sari aus Seide. Sie war ein heißblütiges Mädchen, mit olivenfarbenem Teint, mit zitronenförmigen Brüsten. Antlitz und Brust unverhüllt. Einen Brokatschal über ihr schweres Haar geworfen, das schwarz war wie die ewige Nacht. Mit großen, schmal geschnittenen Augen und Brauen, die beinahe miteinander verwuchsen. Eine goldene Blume in den Nüstern. Und zwischen die sie ein rotes Schönheitspflästerchen legte. Mit düsteren, schmal geschnittenen, wollüstigen Augen tanzte sie mit gemessenen, rhythmischen Gesten zum Klang des Sitar, des Tambourins, der Laute, der Zymbeln und der Trompete. Einige Zeit später wurde das junge Mädchen schwanger und man jagte sie aus dem Tempel. Bald nach meiner Geburt kehrte mein Onkel wieder nach Benares zurück. Und als wenn seine Gefühle den gleichen Gesetzen gehorchten wie die seines Bruders, verliebte er sich seinerseits sterblich in die Bayadere. Er nutzte die innere und äußere Ähnlichkeit aus, die er mit meinem Vater besaß, und gelangte so schnell ans Ziel seiner Wünsche. Aber meine Mutter deckte alles auf. Sie erklärte, dass sie den einen wie den anderen verlassen würde, wenn sich nicht beide dem Urteil der Brillenschlange stellten. Der Beweis bestand in Folgendem. Man schloss meinen Vater und meinen Onkel mit einer Brillenschlange in einem dunklen Raum ein. Natürlich würde der, den die Schlange biss, aufschreien. Der Schlangenbeschwörer würde die Tür öffnen und den anderen herauslassen. Dieser sollte die Bayadere zur Frau nehmen. So stieß man meinen Vater und meinen Onkel in das Verlies, in dem das Reptil frei umherkroch. Anstelle des erwarteten Schreis war ein Wehklagen zu hören, unterbrochen von schrecklichen Lachanfällen. Dann klang das Geheul eines Verrückten auf. Man öffnete die Tür. Mein Onkel kam heraus. Sein Gesicht war plötzlich gealtert und seine Haare. Das Zischen der zornigen Schlange, ihre funkelnden Augen, der Anblick ihrer Giftzähne, ihres Körpers, des langen Halses, der in einem kleinen, löffelförmigen Auswuchs endigte, überragt von einem winzigen Kopf. Das Grässliche bewirkte, dass mein Onkel mit weißen Haaren aus dem Verlies kam. Das Schrecklichste bestand darin, dass man nie ganz genau wusste, wer entkommen war. Mein Onkel oder mein Vater. Die Probe hatte nämlich den Geist des Überlebenden verwirrt. Anschließend ging mein Onkel oder mein Vater mit der Bayadere und mit mir nach Ray zurück. Er vertraute mich seiner Schwester, meiner Tante, an. Meine Amme hat mir erzählt, dass meine Mutter beim Abschied meiner Tante eine Flasche Rotwein vermischt mit dem Gift der Brillenschlange übergab. Rotwein. Und sie bat, Elixier des Todes, diese Flasche für mich aufzubewahren. Spender ewiger Ruhe. Es kann sein, dass auch sie ihr Leben wie eine Weintraube ausgepresst hatte und mir den giftversetzten Saft überlieferte, der meinen Vater getötet hatte. Jetzt begreife ich, wie kostbar ihr Geschenk war. Seit ich denken konnte, betrachtete ich meine Tante als meine Mutter. Ich begann sie so inbrünstig zu lieben, dass ich später aus dem einfachen Grund, weil sie ihr ähnlich sah, ihre Tochter heiratete, meine Milchschwester. Genauer gesagt, war ich gezwungen, sie zu heiraten. Sie gab sich mir nur ein einziges Mal hin. am Totenbett ihrer Mutter. Es war sehr spät in der Nacht. Alle schliefen. Ich hatte mich erhoben, nur mit Hemd und Unterhose bekleidet, um der Heimgegangenen ein letztes Lebewohl zu sagen. Und ich hatte das Sterbezimmer erreicht. Ich hob ihr den Schleier vom Gesicht. Ihr ernstes, anziehendes Gesicht schien alle irdischen Bedrängnisse in sich zu tragen. Trotzdem kam mir der Tod wie ein gewöhnliches Ereignis vor. Ein spöttisches Lächeln lag in den Mundwinkeln der Verstorbenen. Gerade wollte ich ihr die Hand küssen und mich zurückziehen, als ich den Kopf umwendend zu meiner großen Überraschung diese Dirne eintreten sah. Meine Frau. Vor den sterblichen Überresten ihrer Mutter drängte sie sich an mich. Und mit welcher Leidenschaft? Ich hätte 100 Klafter weit unter der Erde sein mögen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Die Tote schien sich mit ihren geschlossenen Zähnen über uns lustig zu machen. Ich verlor die Kontrolle über mich. Ich umarmte das junge Mädchen. Ich küsste es. Wenn ich die Kraft aufgebracht hätte, so hätte ich der Toten, die uns mit spöttischer Miene zusah, eine mächtige Ohrfeige gegeben. Obwohl ich ihr Milchbruder war, musste ich sie zur Frau nehmen, um die Ehre der Familie zu retten. Was für eine Verworfenheit! Denn das Mädchen war nicht mehr Jungfrau. Ich wusste es nicht. Und wie hätte ich es wissen können? Man hatte es mir nur zu verstehen gegeben. In unserer Hochzeitsnacht, als wir allein waren, mochte ich sie ruhig anflehen. Sie wollte nicht. Nichts konnte sie rühren. Sie weigerte sich, sich zu entkleiden. Lass mich. Ohne mich überhaupt an sich heranzulassen, blies sie die Öllampe aus und legte sich auf der anderen Seite des Zimmers schlafen, zitternd wie Espenlaub. Man hätte meinen können, man habe sie zusammen mit einem Ungeheuer in einen Kerker geworfen. Sie hatte schon vorher mit Taubenblut das Jungferntaschentuch zurechtgemacht. Um sich noch besser über mich lustig zu machen. Bald überzeugte ich mich davon, dass sie Liebhaber zu Dutzenden besaß. Ich hatte ihr ohne Zweifel schon von dem Augenblick an missfallen, als sie mir der Molar übergab. Sie wollte frei sein. Eines Abends endlich entschloss ich mich dazu, sie zu vergewaltigen. Aber als ich meinen Plan in die Tat umzusetzen versuchte, leistete sie mir erbitterten Widerstand. Es gelang ihr, sich loszureißen und zu fliehen. Ich hatte keine andere Befriedigung, als dass ich in dieser Nacht in ihrem Bett schlafen konnte. Das ganz von der Wärme und vom Duft ihres Körpers durchtränkt war. Dass ich mich nach Belieben darin herumwälzen durfte. Es war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich einen friedvollen Schlaf genoss. Eine Nacht mit ihr. Dann zu zweit sterben. Einer im Arm des anderen. Dies war für mich das höchste Ziel. Ich fiel von Tag zu Tag mehr ab. Meine Wangen waren rot. Sie hatten die Farbe des Fleisches angenommen, das in der Auslage des Schlechters hing. Tief in meinen Augen hatte ich den Schatten des Todes entdeckt. Meine Amme, mit ihrem faltigen Gesicht und ihren grauen Haaren, setzte sich als einzige zu mir ans Bett in meine Zimmerecke. Sie erzählte mir von meiner Kindheit und von der anderen. Sie sagte mir zum Beispiel, dass meine Frau als Wiegenkind die Angewohnheit hatte, sich die Nägel der linken Hand abzunagen, bis Blut kam. Ich fühlte, ich war sicher, dass ich wieder Kind geworden war. Ich lag in meiner Hängematte. Jemand war nahe bei mir. Vielleicht ist sie es. Im gleichen Augenblick fühlte ich, wie sich eine kühle Hand auf meine brennende Stirn legte. Ich spürte seit langem, dass ich bei lebendigem Leibe zerfiel. Ich war eine Masse im Zerfall. Ich bin eine Masse im Zerfall. Ich nenne sie Dirne, weil ihr kein anderer Name so gut steht. Nein, sie hegte keinerlei Zuneigung für mich. Ich hatte sie geheiratet, weil sie ihrer Mutter ähnlich war. Weil sie auch mit mir eine entfernte Ähnlichkeit hatte. Und jetzt liebte ich sie nicht nur, nein. Jede Faser meines Körpers begehrte sie. Ich floh vor meinem eigenen Elend. Ich irrte durch die Straßen. Ziellos. Mitten unter der Kanaille mit ihrem gierigen Gesicht, die nach Geld und Laster jagte. Ich hatte kein Bedürfnis, diese Wesen zu sehen. War nicht jedes von ihnen ein Ebenbild aller anderen? Alle bestanden aus einem Mund, an dem eine Handvoll Eingeweide hingen, die im Geschlecht endigten. Die Sonne stand schon hoch und wurde sengend. Ich drang in ein Labyrinth verlassener Gassen ein. Kubische, umsäumt von grauen Häusern, die smartische, geometrische Formen und kegelstumpfförmige. Sie waren von niederen, düsteren Luken durchbohrt, die verwahrlost, provisorisch, verlassen aussahen. Plötzlich merkte ich, dass ich das Stadttor hinter mir gelassen hatte. Mit ihren tausend gierigen Mündern sog mir die Sonne den Schweiß aus den Poren. Der grelle Glanz des Lichtes färbte das Strauchwerk der Ebene gelb wie Safran. Die Welt nahm in meinen Augen das Aussehen eines verlassenen Hauses an. Und ich war so bestürzt, als solle ich barfuß durch alle Räume einer solchen Behausung laufen. Ich durchschritt einen nach dem anderen. Doch als ich im letzten war und von Angesicht zu Angesicht der Dirne gegenüberstand, da gingen die Türen, durch die ich geschritten war, von selbst hinter mir zu. Nur die schwankenden Schatten der Wände, deren Ecken im Dunkel versanken, hielten neben mir wie schwarze Sklaven und Sklavinnen Wache. Ich gelangte in die Nähe des Suren. Ein kahles Gebirge erhob sich vor mir, sein kantiges, hartes Profil erinnerte mich an das meiner Amme. Ich ging das Gebirge entlang und kam an eine liebliche Stelle, die von Hügeln eingekreist war. Den Boden bedeckten blass-violette Winden. Auf der Kammlinie war eine aus massiven Ziegeln errichtete Zitadelle zu sehen. Ich war müde. Ich setzte mich ans Ufer. Auf den Sand, zu Füßen einer alten Zypresse. Plötzlich drehte ich mich um. Ein kleines Mädchen, das hinter einem Zypressenvorhang aufgetaucht war, ging in Richtung auf die Burg zu. Es trug schwarze Kleider aus einem sehr feinen Gewebe, das wie Seide aussah. Es biss sich auf die Nägel der linken Hand. Ich verharrte, bestürzt, unfähig zur geringsten Bewegung. Die Landschaft wurde mir schlagartig vertraut. Schon einmal, in meiner Kindheit, war ich hierher gekommen. Ich begleitete meine Schwiegermutter und die Dirne. Wie jagten wir einander um die Zypressen. Wie liefen und spielten wir. Wir spielten Verstecken. Als ich die Dirne am Ufer des Suren entlang verfolgte, glitt sie aus und fiel ins Wasser. Man zog sie heraus und führte sie hinter eine Zypresse, um ihr die Kleider zu wechseln. Ich folgte ihr. Man hatte einen Frauenschleier vor ihr ausgespannt, aber ich verbarg mich hinter einem Baum und konnte sie heimlich sehen. Sie lachte und biss sich auf den linken Zeigefinger. Schließlich wickelte man sie in eine weiße Schärpe und legte ihr leichtes, schwarzes Seidenkleid in die Sonne. Alles war still und ruhig. Ich schwebte dahin, wie jenes Mädchen. Als ich wieder zu mir kam, bemerkte ich, dass ich mich wieder in der Stadt befand. Häuser umgaben mich. Fremdartig missgestaltet, sie hatten geometrische Formen. Schwarze, anscheinend verlassene Luken durchbohrten sie. Ihre weißen Mauern verbreiteten ein kränkliches Licht und, was seltsam, ja, unglaublich war. Jedes Mal, wenn ich vor einer dieser Mauern innehielt, warf das helle Mondlicht meinen Schatten auf sie. Ungeheuer groß, massiv, doch ohne Kopf. Mein Schatten hatte keinen Kopf. Ich hatte sagen hören, dass man noch im gleichen Jahr stirbt, wenn man seinen kopflosen Schatten auf einer Mauer sieht. Entsetzt ging ich nach Hause und zog mich in mein Zimmer zurück. Bevor ich schlafen ging, untersuchte ich mich im Spiegel. Mein Gesicht war verwüstet, eingefallen und seelenlos. So ein Verfall, dass ich es nicht wiedererkannte. Ich zog die Vorhänge zu und schloss die Augen. Ich fand mich auf dem Mohammedia-Platz wieder. Dort hatte man einen riesenhaften Galgen errichtet und den Trödler von gegenüber daran aufgehängt. Betrunkene Schergen tranken unter dem Galgenbaum Wein. Mit rotem Gesicht und jenem Ausdruck, den auch meine Frau hat, wenn sie wütend ist. Mit bleichen Lippen und wild ronnenden Augen nahm mich meine Schwiegermutter bei der Hand, riss mich aus der Menge und zeigte mich dem rot gekleideten Henker mit den Worten: Den auch, häng den auch auf! Im dämmerigen Dunkel starrte ich auf die Flasche, die oben in der Mauernische stand. Ich empfand eine unbegründete Angst, dass sie herunterfallen könne. Ich stand auf, um sie an einen sicheren Platz zu bringen. Aber ein unerwarteter, geheimnisvoller Antrieb ließ meine Hand unwillkürlich an sie stoßen. Sie fiel herab und zerbrach. Die schwarzen Maulbeeren, sie treiben die Galle aus. Nein, das Leben begann von neuem. Ermüdend und immer sich selbst gleich. Das Licht wurde lebendiger. Ein Sonnenstrahl, den das Wasser reflektierte, war durch die Mauerluke in mein Zimmer gedrungen und spielte über die Decke hin. Mein Traum von der vergangenen Nacht kam mir ebenso fern und ausgelöscht vor, als liege er mehrere Jahre zurück. In meiner Kindheit. Ein Gebetsruf. Zu ungewohnter Stunde. Der wie der Schrei einer Frau in den Wehen klang. Vielleicht kam die Dirne gerade nieder. Ich zündete meine Lampe nicht an. In der Dunkelheit belebten sich meine verlorenen Gedanken wieder. Sie fingen an, sich zu regen und schnitten mir Grimassen. Dort neben dem Vorhang saß ein scheußliches Gespenst. Es rührte sich nicht. Ich kannte es. Es war weder traurig noch froh. Es kam mir so vor, als habe ich es schon als Kind gesehen. Und jedes Mal, wenn ich mich ihm zuwandte. Ich hatte es am 13. Tag nach Nurus erblickt. Sah es mir tief ins Augenweiß. Am Ufer des Sur, als ich mit den anderen Rangen Verstecken spielte. Dieser Schatten war mein Doppelgänger. Im begrenzten Kreis meines Lebens hatte er Gestalt angenommen. Ich erhob mich, um die Lampe anzuzünden. Die Silhouette löste sich auf und verschwand von selbst. Ich sah mich prüfend im Spiegel an. Aber ich erkannte das Gesicht nicht wieder, das ich erblickte. Es war unglaublich. Mein Bild war jetzt lebenskräftiger als ich, während ich selbst nur noch die Konsistenz eines Spiegelbildes besaß. Wir waren wie zwei Katzen, die sich einander zum Kampf stellen. Ich hob die Hand und bedeckte meine Augen, um in der Höhlung meines Handtellers eine ewige Nacht zu schauen. Unverhofft bemerkte ich, dass ich auf meinen beiden Beinen stand. Das kam mir außergewöhnlich. Ja, geradezu märchenhaft vor. Tod. Tod. Tod. Ich hatte die Lippen nicht geöffnet. Trotzdem machte mir der Ton meiner Stimme Angst. Tod. Plötzlich sah ich mich durch die Straßen einer unbekannten Stadt irren. Deren seltsame Häuser waren von tief liegenden, düsteren Luken durchbohrt. Nichts hemmte meine Bewegungen und ich atmete mühelos. Aber die Bewohner dieser Stadt waren eines merkwürdigen Todes gestorben. Sie waren alle auf der Stelle vertrocknet. Zwei Blutstropfen liefen ihnen aus dem Mund und über die Kleider. Rührte ich sie an, so fiel ihm der Kopf ab. Vor einer Schlächterei bemerkte ich einen Mann, der unserem Nachbarn, dem alten Trödler, ähnlich sah. Er hatte ein Tuch um den Hals gewickelt und hielt ein Messer in der Hand. Er starrte mich mit Augen an, die so rot waren, als hätte man die Lider darüber weggeschnitten. Ich wollte ihm sein Messer entreißen, aber sein Kopf fiel ab und rollte über den Boden. Ich hatte solche Angst, dass ich die Flucht ergriff. Ich setzte mich ans Fenster. Von dort aus konnte man den alten Trödler von gegenüber nicht sehen. Nur den Schlächter sah ich in der linken Ecke. Gerade führte man die schwarzen, dürren Schindmähren vor, an deren Flanken die Hammelgerippe hingen. Der Schlächter fuhr sich mit seiner fettigen Hand über den Schnurrbart. Er prüfte die Hammel mit interessiertem Blick. Dann trug er zwei von ihnen mit einiger Mühe in seinen Laden. Sicherlich dachte er nachts, wenn er seine Frau streichelte. Er hängte sie an die Haken. An seine Hammel. Strich ihnen liebevoll über die Schenkel. Berechnete, was er an ihr verdienen würde, wenn er sie schlachtete. Ich fasste einen Entschluss. Ich ging in meine Kammer und holte aus meiner Kassette ein Messer mit Knochengriff, das sich in meinem Besitz befand. Es drängte mich, diese Lust auch zu empfinden. Ich weiß nicht, warum ich mich gegen den Boden gekrümmt hatte. Ich war entschlossen, die Dirne mir nachzuziehen. Und sei es nur, um zu verhindern, dass sie nach meinem Tode sagte, möge ihm Gott gnädig sein. Nun ruhte er in Frieden. Im gleichen Augenblick gingen Leute unter meiner Luke vorbei. Sie trugen einen schwarz drapierten Sarg, auf dem eine Kerze brannte. Die Hoffnung auf das Nichts nach dem Tode blieb mein einziger Trost. Während mir die Vorstellung eines jenseitigen Lebens Schrecken einjagte und Niedergeschlagenheit verursachte. Was nutzte mir eine andere Welt, wo es mir doch noch nicht einmal gelungen war, mich an die anzupassen, in der ich lebte? Schon diese war nicht für mich gemacht, sondern für eine Handvoll schamlose Maulheld, Bettler, Maultiertreiber, Unersättliche. Für Leute, die die Mächtigen der Erde und des Himmels anzubetteln und ihnen zu schmeicheln verstanden. Wie jener ausgehungerte Hund, der sich vor der Auslage des Schlächters herumtrieb, bis ihm dieser einen Sehnenfetzen zuwarf. Nur der Tod lügt nicht. Wir sind Kinder des Todes. Er befreit uns von den Betrugsmanövern des Daseins. Mein Leben kommt mir so unklar, so unerklärlich, so unzusammenhängend, wie die Zeichnung vor, die das Schreibetui schmückt. Vielleicht ist dieses Motiv das Werk eines irren, manischen Künstlers. Immer wenn ich es prüfend betrachte, kommt es mir bekannt vor. Vielleicht ist es seinetwie, vielleicht ist es diese Zeichnung, die mich zum Schreiben zwingt. Aber als ich vor dem Kohlenbecken träumte, meinen Abba über den Schultern, dachte ich, ich weiß nicht warum, an den alten Trödler. Er hockte in der gleichen buckligen Haltung wie ich vor seiner Auslage. Ich sah mich im Spiegel an. Doch trotz meines unordentlichen Bartes hatte ich einen sublimen Ausdruck im Gesicht, von dem wirklicher Zauber ausging. Ich empfand beim Anblick meiner selbst eine Art sinnlichen Genuss. Du bist ein Dummkopf. Warum willst du nicht auf der Stelle Schluss machen? Dein Leid geht so tief, worauf wartest du denn? Dass es bis auf den Grund deiner Augen gedrungen ist. Was erhoffst du dir noch? Ist nicht die Flasche Wein hier in deiner Kammer? Wenn du weinst, trink einen Schluck. Werden deine Tränen aus der Tiefe deiner Augen kommen. Dummkopf. Du bist ein Dummkopf. Sonst könnten sie nicht fließen. Ich spreche ins Leere. Meine Amme hat mir etwas Fürchterliches erzählt. Sie hat bei allen Heiligen geschworen, sie habe den alten Trödler nächtlicherweise zu meiner Frau gehen sehen und habe durch die Tür gehört, wie die Dirne zu ihm sagte, leg dein Halstuch ab. Und wann? Warum hat sich denn dieser Mensch gerade vor unserem Haus niedergelassen, kurz nach meiner Hochzeit? War das ihr Liebhaber? Der Liebhaber der Dirne? Ich erinnere mich daran, dass ich am gleichen Tag zu seiner Auslage ging und ihn nach dem Preis der Vase fragte. Seine Lippen öffneten sich unter der Hasenscharte und ließen hinter den Falten seines Halstuches zwei verfaulte Zähne sehen. Du kaufst also, ohne dass du dir ansiehst, was du kaufst? Diese Vase kostet gar nichts. Nimm sie, mein Lieber. Sie soll dir Glück bringen. Gar nichts, damit sie dir Glück bringt. Ich suchte in meiner Tasche und legte zwei Dirhams und vier Paschise auf den Teppich. Er lachte von Neuem sein schreckliches Lachen. das einem die Haare zu Berge steigen ließ. Ich hätte 100 Klafter weit unter der Erde sein mögen. Der alte Trödler war kein vulgärer, abgefeimter Possenreißer, von jener Sorte Herumtreiber, welche auf dumme, lasterhafte Frauen ihre Anziehungskraft nicht verfehlt. Die Leiden und Missgeschicke, die sich in Schichten auf seinem Gesicht abgelagert hatten, und der Abscheu, den er im Ganzen einflößte, gaben ihm, ohne dass er es vielleicht wusste, das Aussehen einer Art von Halbgott. So kann es nicht weitergehen. Seinen verrotteten Waren wurde er zum Sinnbild der Schöpfung. Nee, ich bin ein Dummkopf. Dann sah ich etwas Unglaubliches. Die Dirne trat in mein Zimmer. Meine schwarzen Gedanken verschwanden. Ihr Körper, ihre Bewegungen strahlten ein Fluidum aus, das mich beruhigte. Diesmal sah sie besser aus. Sie hatte zugenommen und war kräftiger geworden. Sie hatte sich die Brauen ausgezupft, trug ein Schönheitspflästerchen auf der Wange und hatte sich Gesicht und Augen geschminkt. Offensichtlich war sie von ihrer Lebensweise völlig befriedigt. Aber unwillkürlich dachte ich an die Hanne im Laden des Schlechters. Ihre Reize waren verschwunden. Sie war nur noch eine gut zurechtgemachte, üppige, geschminkte Frau, die nur aufs Leben bedacht war. Eine Frau durch und durch. Meine Frau? Wie viele Minuten, Stunden, Jahrhunderte vergingen, weiß ich nicht. Ich war wie wahnsinnig. Ich fand Lust an meinem Leib. Es war eine übermenschliche Lust. Eine Lust, die nur ich allein zu tragen vermochte. Selbst Götter, falls sie existieren sollten, wüssten nicht solche Köstlichkeit. Und da begriff ich meine Überlegenheit über die Kanaille, über die Natur, über die Götter. Diese Ausgeburten menschlicher Leidenschaften. Ich war Gott geworden. Ich war noch größer als alle anderen Götter. Ich fühlte, wie durch mich ein Strom des Unendlichen und Ewigen ging. Sie war nicht so hartherzig, wie ich dachte. Ich erhob mich und küsste den Saum ihres Kleides. Ich fiel ihr zu Füßen. Dirne. Dirne. Als ich wieder zu mir kam, war sie gegangen. Vielleicht hatte mir weniger als ein Augenblick genügt, um alle Wollust und alle Schmerzen zu empfinden, deren der Mensch fähig ist. Ich rührte mich nicht und schaute starr auf die rauchende Lampe. Der Ruß bedeckte mir nach und nach Hände und Gesicht mit seinem schwarzen Schnee. Wie grotesk und fürchterlich waren meine Züge. Ich sah auf diese Weise alle Gespenster, die sich tief in mir versteckten, vor mir. Beim leisesten Druck meiner Finger gingen die Masken des Grässlichen, des Verbrechens, der Komödie ineinander über. In meinem Mund war der zugleich erfrischende und milde Geschmack vom Inneren einer Gurke. Ich hatte mich in meinen Pelzrock gewickelt. Der Schatten meiner zusammengekrümmten Gestalt zeichnete sich gegen die Wand ab. Mein Schatten war wirklicher als mein Körper. Ich glich einer Eule. Doch meine Klagerufe blieben mir in der Kehle stecken. Sie beugte sich vor, um zu lesen, was ich schrieb. Ganz gewiss verstand sie. Nur sie allein konnte verstehen. Als ich sie heimlich erblickte, jagte sie mir Furcht ein. Für Augenblicke wurde mein Zimmer so eng, dass es mir vorkam, als liege ich in einem Sarg. Leis, die Schläfen brannten mir wie Säure. Der Tod sein Licht. Meine Glieder waren unfähig, sich zu bewegen. Ein Gewicht zerquetschte mir die Brust. Sein Gesang ging durch das Fleisch wie das Kreischen einer Säge. Plötzlich fühlte ich mich von einer übermenschlichen Kraft erfüllt. Meine Stirn wurde kühl, ich erhob mich. Ich warf mir meinen kastanienbraunen Abba über die Schultern. Ich wickelte mir mein Halstuch mit zwei oder drei Windungen um den Kopf und machte einen krummen Buckel. Dann holte ich das Messer mit dem Knochengriff aus der alten Büchse, in die ich es gesteckt hatte. Auf Zehenspitzen schlich ich zum Zimmer der Dirne. An der Tür stellte ich fest, dass der Raum in tiefer Dunkelheit lag. Ich lauschte. Bist du da? Leg dein Halstuch ab. Ihre Stimme hatte wieder den köstlichen Klang wie in der Kinderzeit. Träumte sie? Ihre Stimme war verschleiert und heiser wie die eines kleinen Mädchens, das am Ufer des Suren Verstecken spielt. Komm, leg dein Halstuch ab. Ich kam in ihr Bett, ohne das Messer loszulassen. Die laue Wärme des Lagers belebte mich wieder. Und besessen von der Erinnerung an jenes kleine, bleiche, schelmische Mädchen mit den unschuldigen Augen, umschlang ich diesen köstlichen, feuchten Körper, der voll guter Wärme war. Oder vielmehr warf ich mich auf ihn wie ein hungriges Raubtier. Ich verabscheute sie aus tiefstem Herzen. Liebe und Hass wurden untrennbar eins. Ihr kühler, bleicher Körper, dieser Frauenkörper, öffnete sich und schloss mich ein wie eine Brillenschlange, die sich um ihre Beute rollt. Ihre Brust duftete berauschend. Sie hatte die Arme um meinen Hals geschlungen und ihr Fleisch verbreitete sanfte Wärme. Aller Hass, den ich für die Dirne empfand, war verflogen und ich hätte sterben mögen. Musste mich beherrschen, um nicht zu weinen. Ohne dass ich es bemerkt hätte, hatten sich ihre Beine fest um die meinen gelegt und ihre Arme um meinen Nacken, sodass wir nur noch ein Wesen bildeten. Die Dirne verschlang mich wie eine Beute. Ihr Mund schmeckte herb, wie das Innere einer Gurke. Plötzlich biss sie mich so stark, dass mir die Oberlippe riss. Ich wollte mich aus ihrer Umschlingung befreien, aber trotz aller Anstrengung vermochte ich mich nicht zu bewegen. Da fühlte ich, wie mein Messer in ihren Körper eindrang. Eine heiße Flüssigkeit sprang mir ins Gesicht. Sie stieß einen Schrei aus und ließ mich los. Ohne mich von diesem Lauwarmen zu befreien, das in meiner Hand lag, warf ich die Waffe weg. Endlich wieder Herr meiner Bewegung, betastete ich ihren Körper. Er war erstarrt. Sie war tot. Da ergriff mich ein Husten. Aber es war kein Husten mehr. Es war ein trockenes, grässliches Lachen. Ein Lachen, bei dem sich einem die Haare sträubten. Zitternd vor Angst legte ich mir den Umhang um die Schultern und ging in mein Zimmer zurück. Ich näherte mich der Öllampe und machte die Hand auf. Was ich da hielt, war ihr Auge. Ich ging zum Spiegel. Ich war ihm ähnlich geworden. Nein, ich war der alte Trödler geworden. Haar und Bart waren die eines Mannes, der bei lebendigem Leibe den Kerker verlässt, in den man ihn zusammen mit einer Brillenschlange eingeschlossen hat. Sie waren schneeweiß. Meine Lippe war gespalten wie die des alten Trödlers. Meine Wimpern waren ausgefallen. Ein Büschel weißer Haare war mir auf der Brust gewachsen. Eine neue Seele in mich gefahren. Ich dachte anders. Ich fühlte anders. Ich konnte ihm nicht entkommen. Ich konnte dem Dämon nicht entkommen, der in mir aufgestanden war. Ich barg mein Gesicht in den Händen und brach unwillkürlich in Lachen aus. In ein Lachen, das meinen ganzen Körper erbeben ließ. In ein hohles Lachen, das aus irgendeinem verlorenen Grab tief unten am Grund meines Wesens stammen mochte. Ein tiefes Lachen, das sich in meiner Kehle wand und aus dem Leeren kam. Ich war verwandelt. Ich schien aus einem langen, tiefen Schlaf zu erwachen. Ich war in meinem gewohnten Zimmer. Es dämmerte beinahe. Wolken und Nebel verdunkelten die Fensterscheiben. Vom Feuer des Kohlenbeckens vor mir war nur ein Häuflein kalter, unbeständiger Asche geblieben. Zuerst suchte ich die Vase aus Ragis, die mir der alte Kutscher auf dem Friedhof gegeben hatte. Sie war nicht mehr da. An der Tür sah ich einen Mann mit gebeugtem Schatten. Nein, es war ein buckliger Greis, dessen Kopf und Gesicht ein Halstuch umschlang. Er trug unter dem Arm etwas wie eine Vase und hatte darum ein schmutziges Taschentuch gewickelt. Er ging hinaus. Ich richtete mich auf und wollte ihm hinterherlaufen, aber der Greis hatte sich mit erstaunlicher Behendigkeit entfernt. Ich sprang auf die Füße. Ich öffnete das Fenster zur Straße. Da erkannte ich die Gestalt des Alten. Er lachte so heftig, dass seine Schultern bebten. Das zugeknüpfte Taschentuch hatte er sich unter die Achsel geklemmt und ging humpelnd davon, bis er im Nebel verschwand. Da drehte ich mich um und sah meine Kleidung an. Sie war zerrissen. Von Kopf zu Fuß war ich mit geronnenem Blut bedeckt. Zwei Maikäfer umkreisten mich. Winzige weiße Maden ringelten sich auf meinem Körper. Und auf der Brust spürte ich das schwere Gewicht eines Leichnams lasten. Die blinde Eule. Hörspiel nach einer Erzählung von Sadek Hedayat. Aus dem Französischen übersetzt von Gerd Henniger. Mit Sebastian Rudolph. Komposition Martina Eisenreich. Technische Realisation Christian Alpen, Gerd Ulrich Poggensee und Sebastian Ohm. Regieassistenz Felix Lehmann. Hörspielbearbeitung und Regie Iris Drögekamp. Dramaturgie Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks in Kooperation mit Deutschlandradio 2018.